H. Übung 33. Einkaufen, Elektrogeräte. Lisa kauft einen Fernseher. Bitte hören Sie und schreiben Sie. Guten Tag. Was suchen Sie? Hallo. Ich brauche einen Fernseher. Okay. Was soll er denn kosten? Bis 400 Euro. Nicht mehr. Okay. Der hier kostet nur 399 Euro. Der ist schön. Den nehme ich.